Madrid auf Barrikaden in der Stunde der Gefahr. Mit den Interkampfbrigaden, sein Herz voll Hass geladen, stand Hans, der Kommissar. Seine Heimat musste er lassen, weil er Freiheitskämpfer war. Auf Spaniens blutigen Straßen, für das Recht der armen Klassen, starb Hans, der Kommissar. Eine Kugel kam geflogen aus der Heimat für ihn her. Der Schuss war gut erwogen, der Lauf war gut gezogen. Ein deutsches Schießgewehr. Kann dir das Wort drauf geben? Vencerá la libertad. Und du wirst weiterleben. In uns und unserem Streben, Hans Beimler, Kamerad.